sinkt in die Erde, vereint mit dem Rhythmus der Welt. Meine Seele fliegt zu den Sternen, deren Licht meine Träume erhält. Wir als Menschlein können so genau sein. Noch der erbärmlichste Teil erinnert sich an Amnesis. Ich erinnere mich. Ich bin ein Geschöpf des Waldes, tauche tief durch das Dickicht der Nacht, so tief, dass ich darin versinke. Ich bin daraus gemacht. Jeder Ton, den ich sing, kehrt zurück dorthin, wenn er